Tja, ich hätte das Angebot von Peter und Bob doch nicht ablehnen sollen, uns zu helfen. Wer ahnt schon, dass eine alleinstehende alte Frau so viel Zeug in ihrer Wohnung hat? Na, nun haben wir es ja geschafft. Fahren wir jetzt alle zum Schrottplatz und laden alles ab. Das geht ja schneller als das Aufladen. Können wir das nicht auf morgen verschieben? Nein, Jupiter, du weißt doch, dass ich später noch einmal weg muss. Na gut. Wenigstens müssen wir die Möbel nicht wieder 3 Stockwerke durch ein enges Treppenhaus schleppen. So, ich wäre dann soweit. Möchtest du einsteigen? Schon gut. Ich komme ja schon. Was studierst du da eigentlich die ganze Zeit? Ach, nichts. Nur einen alten Zeitungsartikel. Der war zwischen den Kleidungsstücken von Mrs. Sparrow. Aha, und was ist daran besonders? Ja, es geht um einen Raub. Hier habe ich das Gefühl, dass der Zeitungsartikel nicht zufällig dort ist. Kann der nicht aufpassen? Rennt der blindlings auf die Straße? Oh. Puh, das war knapp. Der kam da aus dem Gebüsch. Ob er das Haus beobachtet hat? Nein. Titus und Jupiter fuhren zurück zum Gebrauchtwagencenter Titus Jones, das nicht weit entfernt inmitten der kleinen Küstenstadt Rocky Beach lag. Nachdem Jupiter eilig mit Bob telefoniert hatte, begannen sie, die Möbel aus dem Nachlass der verstorbenen Dame abzuladen. Ist das schwer! Danke, Jupiter, das war jetzt alles. Kommst du mit ins Haus? Nein, Onkel Titus. Ich muss jetzt erstmal schnell in die Zentrale. Vielleicht hat Bob schon zurückgerufen. Hi! Ah, Peter, da bist du ja schon. Hat Bob schon angerufen? Nö. Was gibt's denn so Wichtiges? Hier. Diesen Zeitungsartikel habe ich heute Morgen zwischen den Kleidungsstücken der alten Dame gefunden. Ja und? Was glaubst du, wie viele Leute alte Zeitungsartikel aufheben? Es war aber nur dieser eine und er lag in einer Klarsichthülle im Kleiderschrank. Vielleicht irre ich mich, aber mein Gefühl sagt mir, hier könnte mehr dahinter stecken. Och, du witterst wieder mal ein Geheimnis, wo gar keins ist. Zeig mal her. Die Neugier ist das angeborene Streben des Menschen nach dem Neuen, dem Unbekannten. Und wie der Wortteil Gier bereits aussagt, ist es eine natürliche Reaktion des Menschen nach Neuem zu suchen und tada! Ah, Bob, da bist du ja. Und? Hallo, Kollegen. Und? Wieso sagst du denn ständig und? Na, er ist neugierig und will wissen, ob ich endlich was herausgefunden habe. Habe ich nämlich auch. Ach, nun lass dich doch nicht so lange bitten. Moment mal, erst will ich wissen, um was es hier eigentlich geht. Das habe ich doch schon gesagt. Um diesen Zeitungsartikel. So, jetzt gib den mal her. Was steht denn da überhaupt? Der hier? Ja. Gut. Also, spektakulärer Postraub in Rocky Beach. Gestern am späten Nachmittag erbeuteten 4 maskierte Täter rund $500,000. Mhm. Nach ersten Ermittlungen der Polizei von Rocky Beach versteckten sie sich in den Gewölben unter dem Bahnhof. Nach der Ankunft des Postzuges aus Pasadena überfielen sie die Bahnangestellten und überwältigten die Wachleute. Die Geldsäcke luden sie in ein bereitstehendes Fahrzeug an der Ladehalle. Laut Aussage des Polizeichefs von Rocky Beach, Kommissar Samuel Reynolds. Reynolds? Also der wurde in den Artikeln, die ich gefunden habe, gar nicht mehr erwähnt. Du könntest uns nun sowieso endlich mal sagen, was du rausgefunden hast. Ja, ja. In diesem Artikel kommt nämlich nichts Wichtiges mehr vor. Ja, was willst du denn überhaupt damit? Der Fall ist sicher längst aufgeklärt. Nein, ist er eben nicht. Nachdem Jude mich angerufen hat, bin ich zu meinem Vater in die Redaktion gefahren und habe alles rausgesucht, was ich dazu finden konnte. Also, hier in meinem Notizheft steht alles drin. Na, mal sehen. Und? Das Ganze liegt nun 12 Jahre zurück. Ja. Nach dem Überfall suchte die Polizei monatelang nach Verdächtigen. Sie durchsuchte zahlreiche Wohnungen, verfolgte unzählige Hinweise aus der Bevölkerung, nichts. Mehr durch Zufall kam die Polizei den Tätern dann auf die Spur. Nach einem anonymen Anruf konnten 3 der 4 Täter verhaftet werden. Der Anführer war der Einzige, der nicht gefasst werden konnte. Er hatte laut Aussagen seiner Kumpane auch das gesamte Geld in Sicherheit gebracht. Ja. Naja, vermutlich kamen sie nicht mehr dazu, die Beute aufzuteilen. Bis heute hat die Polizei das Geld auch nicht gefunden. Aha! Hochinteressant. Dann ist das Geld also vielleicht noch irgendwo versteckt und niemand weiß wo. Hm, das vermutest du. Aber sicherlich hat der Kopf der Bande das Geld längst ausgegeben. Oder einer der anderen wusste eben doch Bescheid und hat das der Polizei natürlich nicht erzählt. Also können wir uns doch gemütlich auf unsere Ferien konzentrieren, oder? Hm. Wer kommt mit an den Strand? Moment mal, warte mal. Also, unter Verdacht standen seinerzeit übrigens auch die Mitarbeiter der Poststelle am Bahnhof. Man konnte jedoch keinem von ihnen was nachweisen. Aber ein Name hat mich dann doch ein bisschen hellhörig werden lassen. Welcher? Erwähntest du nicht, dass die Frau, bei der ihr die Wohnung ausgeräumt habt, dass die Ellie Sparrow hieß? Mhm. Nein, im Zeitungsbericht wurde eine Ellie S. erwähnt. Aha. Ja. Dann haben wir also einen Zusammenhang. Eventuell kann uns Kommissar Reynolds weiterhelfen. Vielleicht erinnert er sich noch an den Fall oder an einige Details, die nicht an die Presse gelangt sind. Ach, Jupiter, wie willst du denn in einem Fall vorankommen, den sogar die Polizei in den vergangenen 12 Jahren nicht lösen konnte? Du hast keinen Anhaltspunkt. Peter, anfangs fand ich den Zeitungsartikel einfach nur interessant. Aber als wir wegfuhren, hätte Onkel Titus fast einen Mann überfahren. Ich hatte den Eindruck, dass er das Haus beobachtete. Ja, und nun taucht Ellies Name im Zusammenhang mit den Verhaftungen auf. Wir haben doch im Moment keinen Auftrag. Was spricht also dagegen, sich ein wenig mit diesem Fall zu befassen? Vielleicht finden wir ja das Geld. Bob, reichst du mir bitte das Telefon? Ja, klar. Ja, dann schalt wenigstens den Verstärker ein, Bob. Schon geschehen. Immer das Gleiche. Kommissar Reynolds, hier ist Jupiter Jones von den 3 Detektiven. Jupiter, das ist ja eine erfreuliche Überraschung. Ja. Wie geht's euch dreien denn? Danke. Schnüffelt ihr immer noch in undurchsichtigen Dingen herum? Selbstverständlich, Sir. Das Schicksal verwickelt uns eben immer wieder in mysteriöse Geschehnisse. Ihr drei werdet unsere Polizei noch arbeitslos machen. Aber im Ernst, wie kann ich euch behilflich sein? In kurzen Worten erzählte Jupiter dem Kommissar, um was es ging. Er verschwieg dabei zunächst jedoch den unbekannten Mann. Es sollte so wirken, als hätten die drei einfach Interesse daran, mehr über den 12 Jahre zurückliegenden Überfall zu erfahren. Lass mich mal nachdenken. Ist ja nun wirklich schon eine ganze Weile her. Ich erinnere mich kaum noch daran. Doch, eine Mitarbeiterin der Post nahm wir in Untersuchungshaft. Sie hatte sich bei der Vernehmung in Widersprüche verwickelt und schließlich fanden wir heraus, dass sie ihrem Freund von dem wöchentlichen Postzug erzählt hatte. Aha. Allerdings kam der Mann wenige Tage nach dem Raubzug bei einem tragischen Autounfall an der Küste ums Leben. Ach. Da er tatsächlich schon vorbestraft war, stöberten die Kollegen natürlich in seinem Umfeld, fanden aber keine Hinweise auf eine Beteiligung an dem Überfall oder auf die Beute. Hm. Die Frau mussten wir wieder freilassen und das Geld blieb verschwunden. Und Sie sagen, dass Sie sich kaum noch an etwas erinnern können. Naja. Das klingt alles sehr interessant, Kommissar. Bei der Dame handelte es sich um Ellie Sparrow, richtig? Ja, ich glaube, so war der Name. Woher wisst ihr das? Detektivarbeit. Können Sie sich auch noch an den Namen Ihres Lebensgefährten erinnern? An den Namen? Montana. Aber der Vorname, es war ein ungewöhnlicher Vorname. Sherman. Nein, Chain. Ja, jetzt habe ich es. Chain. Ah. Ich glaube, so war der Name. An die Namen der Mittäter kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern. Naja, das müsste mir Herr Inspektor Milton sagen können. Ich werde ihn bitten, mir die Akte rauszusuchen. Was denn? Dave? The Snake? Milton ist inzwischen Inspektor geworden? Und der macht jetzt meinen alten Job? The Snake? Sagte ich das? Nein, da hast du dich verhört. Kommt ihr denn gut mit ihm zurecht? Ich mochte Dave eigentlich immer sehr gerne. Er war übrigens damals gerade in der Ausbildung. Möglich, dass er sich auch noch an den Fall erinnern kann. Und meldet euch, wenn ihr was rausfindet. Seid mir nicht böse, Jungs, aber ich muss los. Das Segelboot wartet. Tschüss. Mast und Schotbruch. Ja, danke. Der gute alte Reynolds, wie er leibt und lebt. Lass mich raten. Nun rufen wir Dave, the Snake, Milton an. Später. Jetzt sollten wir uns zuerst mal mit Mr. Walker unterhalten. Das ist der Bekannte von Mrs. Sparrow, von dem wir den ganzen Trödel gekauft haben. Wir müssen mehr über die alte Dame in Erfahrung bringen. Die Sonne scheint. Wir nehmen die Fahrräder, Jupiter. Oh. Hallo, Mr. Walker. Hallo, Jupiter. Ja, das ist ja eine Überraschung. Kommt da rein. Danke. Danke. Darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? Das ist Peter Crenshaw. Hallo, freut mich. Und ich bin Bob Andrews. Genau. Sehr erfreut. Hallo. Was verschafft mir die Ehre eures Besuches? Gibt es Probleme mit den verkauften Gegenständen, Jupiter? Ich hoffe, dein Onkel hat keine Beanstandungen. Na, komm. Nein, also mit den Möbeln ist alles in Ordnung. Wir sind dann nur auf eine Sache gestoßen, die uns neugierig gemacht hat. Und aus diesem Grund würden wir gerne mehr über Mrs. Sparrow erfahren und dachten, dass Sie uns vielleicht etwas über die alte Dame erzählen könnten. Darf ich fragen, auf was ihr gestoßen seid? Naja, wir fanden einige alte Briefe und dachten uns, vielleicht finden wir noch einen Angehörigen. Wir beschäftigen uns hobbymäßig mit solchen Spurensuchen und hin und wieder findet man noch verschollene oder weit entfernte Verwandte. Ach so? Ja, ja. Naja, wisst ihr, also ich kannte Ellie seit 9 Jahren. Wir waren im selben Schachverein. Aha. Sie war eine äußerst liebenswerte Person, wenn auch ein wenig verschlossen. In den letzten Jahren lebte sie alleine und recht zurückgezogen. Ich glaube nicht, dass sie noch Verwandte hatte. Mhm. Hat sie denn mal von ihrer Familie erzählt? Oder von ihren Eltern oder ähnlichem? Nein. Ihr Leben war, glaube ich, nicht besonders aufregend. Mhm. Nachdem sie 3 Wochen lang nicht im Schachverein erschienen war, habe ich die Polizei verständigt. Aha. Die haben dann ihre Wohnung aufgebrochen und fanden sie friedlich eingeschlafen in ihrem Bett. Mhm. Da die Polizei keine Verwandten ausfindig machen konnte, fragte man mich, ob ich die Auflösung der Wohnung übernehmen würde. Tja, mehr kann ich euch auch nicht sagen. Ja, was ist mit Bildern, Fotos, persönlichen Dingen, Sparbüchern? Gab es nichts dergleichen in Ihrer Hinterlassenschaft? Sparbücher habe ich nicht gefunden. Nur 2 Fotoalben. Die habe ich hierher mitgenommen, falls doch irgendwann jemand auftaucht. Wartet, ich hole sie euch. Aber erst will ich noch wissen, was diese ganze Fragerei soll. Ihr betreibt doch nicht zum Spaß Ahnenforschung und fragt dann so gezielt. Ja, Sie haben recht. Es gibt da noch einen anderen Grund. Jupiter berichtete dem verwunderten Mr. Walker von den Fakten und Erkenntnissen, die sie bisher zusammengetragen hatten. Ellie? Eine Räuberin? Das glaube ich nicht. Nein, das kann nicht sein. Dazu wäre sie nie fähig gewesen. Ja, es konnte ihr damals ja auch nichts nachgewiesen werden, aber irgendeinen Zusammenhang muss es geben. Und was habt ihr Jungen mit der Sache zu tun? Ist so etwas nicht Sache der Polizei? Wir sind Detektive. Ja. Wir interessieren uns für geheimnisvolle Dinge, ungelöste Rätsel und uns interessiert, wo die Beute von damals geblieben ist. Ihr? Detektive? Naja, wenn ihr meint. Hier, ja. Unsere Karte. Na, lass stecken, Junge. Ich glaube euch ja. Ich weiß momentan nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Aber ich bin von Ellies Unschuld überzeugt. Hier sind die Fotoalben. Schaut sie euch an, wenn ihr glaubt, dass sie euch weiterhelfen. Ihr dürft sie auch gerne mitnehmen, wenn ihr mir versprecht, keinen Unfug damit zu treiben und sie unversehrt zurückzubringen. Ach, das ist sehr nett. Das werden wir, Sir. Ja. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke. Kommt. Ciao. Leben. Ja. Wieder eine Sackgasse, Erster. Wie sollen wir weiterkommen, wenn es niemanden gibt, der diese Ellie näher kannte? Wenn wir Glück haben, finden wir in den Fotoalben einen Hinweis. Aber die Polizei hat das doch schon recherchiert. Es gibt keine Verwandten oder Freunde mehr. Da ist noch etwas, das mich nachdenken lässt. Die Sparbücher. Jeder hat doch Ersparnisse, ein Sparkonto oder meinetwegen auch Bargeld in einer Zuckerdose. Wo hatte die alte Frau ihr Geld? Ihren Schmuck? Wertvolle Gegenstände? Wurde die Wohnung eigentlich komplett ausgeräumt? Andernfalls sollten wir dort nochmal suchen. Nein, nein, das hat wohl keinen Sinn. Als wir die Sachen abgeholt haben, waren bereits die Handwerker dabei, die Wohnung von Grund auf zu renovieren. Also dort finden wir nichts mehr. Ja, dann sollten wir uns die Möbel nochmal genauer anschauen. Vielleicht hat sie dort ja was versteckt. Ja. Die kalifornische Augustsonne brannte unerbittlich auf die drei Detektive herab, während sie zum Schrottplatz zurückradelten. Sie stiegen erschöpft von den Rädern und gingen in die Zentrale, wo Jupiter die beiden Fotoalben auf den Schreibtisch legte. Sein Blick fiel auf den Anrufbeantworter, dessen rotes Signallicht hektisch blinkte. Hallo, ihr drei. Kurz nachdem ihr weg wart, fiel mir noch etwas ein, das vielleicht für euch von Bedeutung sein könnte. Ellie sprach oft von ihrer Arbeit bei der Poststelle am alten Bahnhof und von dem liebenswerten alten Bahnhofsvorsteher dort, Donald Forthland oder so ähnlich. Er wohnt im alten Bahnhof und ist für die Erhaltung der denkmalgeschützten Anlagen zuständig. Vielleicht kann er euch weiterhelfen. Viel Erfolg. Ich wusste gar nicht, dass in der alten Station noch jemand wohnt. Vielleicht kann uns dieser Mr. Forthland tatsächlich weiterhelfen. Oh, muss das heute noch sein, Chef? Ich wollte noch eine Runde surfen gehen. Nein, das machen wir morgen. Jetzt sehen wir uns die Fotoalben an und untersuchen Ellie Sparrows Möbel. Jupiter! Jupiter Jones! Ach, wo steckst du denn schon wieder, Junge? Irgendwann werde ich in diesem Tollhaus nochmal wahnsinnig. Ja, Tante? Was ist denn nun schon wieder? Jupiter! Also, Jupiter... Vorhin war ein Mann hier, der sich nach dem Trödel, den ihr heute Morgen hierher gebracht hat, erkundigte. Also, ich habe ihm alles gezeigt. Und in einem der Schränke fanden wir Ordner. Und er hat mir $40 dafür gegeben. Er wollte noch mal vorbeikommen. Also, wenn du noch mehr persönliche Dinge findest, sag mir bitte Bescheid. Hörst du? Wie sah der Mann denn aus? Boah, also, keine Ahnung. Er war groß. Und er hatte einen Mantel an, bei dieser Hitze. Aber ja, auf mehr habe ich nicht geachtet. Kennst du den Mann etwa, Jupiter Jones? Ich weiß nicht so recht. Danke, Tante, dass du Bescheid gesagt hast. Ja. Bis später. Ciao. Das war vielleicht der Unbekannte von der Straße, der uns vor den Transporter gelaufen ist. Die drei Detektive untersuchten jedes einzelne Möbelstück, das Onkel Titus aus dem Nachlass von Ellie Sparrow übernommen hatte. Aber sie konnten nichts entdecken, das ihnen einen verwertbaren Hinweis gegeben hätte. Jupiter kniete vor einem alten Schreibtisch und versuchte, den Rollladen hochzuziehen. Man einen Schlüssel. Kann ich dir vielleicht mit meinem Dietrich behilflich sein? Das wäre zu freundlich. Ja, dann lass Professor Peter mal ran an das gute Stück. Professor Peter? Ja. Voilà. Na, sehr gut. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben. Na also. Ein Sparbuch. Mal sehen. $458.66. Nicht viel. Nee. Und was ist das hier? Das ist ein Notizbuch. Na, wer sagt's denn? Seite für Seite sind hier mehrere alte Zeitungsberichte über den Raubüberfall eingeklebt. Tja, warum sammelte Ellie den ganzen Kram? Ein eindeutiger Beweis dafür, dass sie mit dem Überfall was zu tun hatte, ist das jedenfalls noch nicht. Könnte sein, muss aber nicht. Na, was haben wir denn noch? Einen alten Stoffbär. Ein Schlüsselanhänger. Eine alte Geldbörse. Was sind das da? Das sind Negative. Oh Mann, da erkennt man ja kaum was. Zeig mal her. Aha. Das sieht so aus, als wäre da mal Flüssigkeit drüber gelaufen. Ich stecke die Negative trotzdem mal ein und versuche Abzüge davon zu machen. Gut so. Och, Peter, das Schubladenschloss. Ist offen. Zieh halt mal ein bisschen fester. Oder fehlt dir die Kraft? Hä? Jetzt. Und? Schade. Leer. Ach. Da. Habt ihr das gehört? Ja, ja. Da muss noch was drin sein. Und? Nicht zu sehen. Sonderbar. Ich nehme am besten mal die ganze Schublade raus. Aha. Unter der Schublade klebt ein Umschlag. Ein versteckter Liebesbrief in einem alten Schreibtisch. Aufregend. Ja, wenn dieser Brief ein Liebesbrief ist, dann will ich ab morgen... Den Brief hat auf jeden Fall schon mal jemand geöffnet. Ach, was, wieso das denn? Ja, er klebt nur noch an einer Ecke. Ja, und? Was ist drin? Ein Blatt Papier ist drin. Es ist leer. Was? Leeres Blatt Papier? Wer versteckt denn ein leeres Blatt Papier unter einer Schreibtischschublade? Keine voreiligen Schlüsse, Kollegen. Das müssen wir genauer untersuchen. Kommt in die Zentrale. Etwas durchgedrückt. Na, ihr wisst schon, wenn man ein anderes Blatt Papier drauflegt und dann mit einem Kugelschreiber schreibt, drückt es sich ja durch. Mhm. Ist also nicht sichtbar, aber vorhanden. Mhm. Dann müsste man es mit einem weichen Bleistift sichtbar machen können. Ne? Ach, hier ist ja einer. Ich versuche es mal an einer Stelle. Ja. Nichts. Aber seht mal, wenn man das Blatt gegen die Lampe hält, dann kann man sehen, dass da etwas ist. Peter, gib mir doch mal das Buch über die Geheimschriften. Ja. Hier, bitte sehr. Also, ich kümmere mich inzwischen mal um die Negative, okay? Mal sehen. Geheimtinte? Nein. Wasserzeichen? Nein, das war das Papier nicht. Dafür ist es zu glatt. Wachsschrift. Möchtest du auch eine Cola, Jupe? Ha! Ha! Musst du mich so erschrecken? Zitrone! Zitrone? Seit wann willst du Zitrone in deine Cola? Quatsch! Der Brief! Zitronensaft ist unsichtbar und auf einem Blatt Papier nicht mehr zu sehen, wenn er getrocknet ist. Meinetwegen, dann hat jemand also etwas mit Zitronensaft auf das Blatt geschrieben. Die Schrift ist unsichtbar, weißer Adler auf weißem Grund. Und nun? Naja, hier im Buch steht es. Man muss mit einem Bügeleisen über das Papier gehen. Durch die Hitze verbrennt der Saft und wird braun. Wie, und du meinst, das funktioniert nach 12 Jahren? Da kommt auf einen Versuch an. Moment, ich hole Tante Mathilde das Bügeleisen. Oh, ist das heiß. Wunder, du hast es ja auch auf volle Leistung gestellt. Du bügelst nicht auf, Chef, stimmt's? Nö. Besser. Ah, da kann man schon was erkennen. Ist ja nicht zu fassen. Das ist unglaublich. Es kommen tatsächlich Buchstaben zum Vorschein. Ja, man kann die Worte trotzdem kaum entziffern. Moment. Jetzt wird's besser. Ja, da, das Datum. Ja, geschrieben 2 Wochen nach dem Überfall. Wow. Ja, nun lies doch schon mal vor. Ja, okay, ich versuche es. Schau dort, wo die Erde regelmäßig zittert, wo schwaches... Was ist denn das? Hier, wo schwaches Licht aus Neonröhren strahlt, wo frohe Kunde kurz vor dem Ziel ist. Kein Tageslicht kommt hierher. Denk an unseren ersten Kuss und sieh nach links. Auch wenn ich es manchmal nicht zeigen konnte, ich habe dich immer geliebt, dein S-Punkt. Wie, das ist alles? Und was soll das bedeuten? Na, wenn wir annehmen, dass S-Punkt für Shane steht, dann stammt der Brief von Montana. Und so schwer ist das Rätsel auch nicht, wenn wir den Bahnhof vorerst mal als zentralen Ausgangspunkt unserer Ermittlungen betrachten. Die Erde zittert regelmäßig, wenn ein Zug kommt. Ne? Ellie arbeitete am Bahnhof. Ja, das könnte tatsächlich sein. Und am Bahnhof wurde früher die Post für Rocky Beach vorsortiert. Ja. Frohe Kunde, die kurz vor ihrem Ziel ist. Ja, genial, Bob. Fassen wir nochmal zusammen. Wir wissen, dass Ellie Sparrow ein Verhältnis mit Shane Montana hatte, jedoch an dem Überfall nicht beteiligt war. Ne? Ja. Sie arbeitete bei der Post und muss ihm wohl einige brisante Informationen geliefert haben. Außerdem interessiert sich ein Fremder für die Hinterlassenschaften von Mrs. Sparrow. Da sie nach unseren bisherigen Ermittlungen keine Verwandten hatte, ist es vielleicht jemand, der mit den 3 Posträubern im Gefängnis saß oder einer der Mittäter selbst. Also, nur, wie kommt er auf Ellie Sparrow? Ich denke, es ist an der Zeit, sich ein wenig mit der Geschichte unserer Heimatstadt zu befassen, Freunde. Oh, wie meinst du das denn nun schon wieder? Wir müssen morgen früh zum alten Bahnhof. Vielleicht finden wir dort eine Spur, die uns weiterhilft. Und außerdem ist da noch Donald Forthland, der alte Bahnhofsvorsteher. Die Abzüge, die Bob von den halb zerstörten Negativen gemacht hatte, brachten keine weiteren Hinweise. Offensichtlich handelte es sich um Urlaubsfotos, Luftaufnahmen von Rocky Beach, vom Strand und von einer Insel. Am nächsten Morgen traf Peter als Erster ein und fand einen reichlich übermüdeten und nicht sehr glücklichen Jupiter auf den Stufen der Veranda vor dem Wohnhaus der Familie Jones in der Sonne sitzen und Saft trinken. Morgen, Jup. Wie siehst du denn aus? Hast du nicht geschlafen? Ach, wenig. Die Zentrale hatte heute Nacht ungebetenen Besuch. Nein. Doch. Hast du ihn erwischt? Fast. Ich bin mir sicher, dass es der Kerl war, der gestern hier war und die Ordner gekauft hat. Ja und? Was hat er gestohlen? Ausgerechnet die Fotoalben hat er mitgenommen. Oh nein! Mhm. Und was ist mit dem Brief? Hat er den auch mitgenommen? Und die Bilder? Zum Glück nicht. Die Sachen hatte ich mit auf mein Zimmer genommen. Der Fall wird immer rätselhafter. Dieser Zigarettenstummel hier ist die einzige Spur, die uns vielleicht zu dem Einbrecher führt. Eine Zigarette der Marke Black Gold. Davon habe ich noch nie gehört. Scheint selten zu sein. Tja, dieser Hinweis hilft uns im Augenblick aber nicht wirklich weiter. Wir werden ihn im Hinterkopf behalten. Ja, und wie gehen wir nun vor? Sobald Bob hier ist, müsst ihr 2 euch den Bahnhof ansehen. Ich muss leider hierbleiben, weil Titus und Mathilda noch nicht aus Malibu zurück sind. Ich werde, während ihr weg seid, versuchen, Inspektor Milton zu erreichen. Ja, und wonach suchen Bob und ich? Ja, wenn ich das wüsste... Seht euch eben die alten Anlagen an. Mhm. Vielleicht kommt ihr in die alte Güterhalle. Mhm. Sprecht, wenn möglich, mit dem Bahnhofswärter. Verschafft euch einen Überblick und haltet die Augen offen. Gut. Also, dann fahre ich Bob entgegen und danach fahren wir zum Bahnhof. Ja? Ja. Gut. Nichts regte sich auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs. Niemand war zu sehen. Peter und Bob schlossen die Räder an einen Zaun und gingen durch ein offenes Tor am Bahnhofsgebäude. Nach wenigen Metern standen sie auf dem alten Bahnsteig der Station. Unter dem großen Stationsschild mit der Aufschrift Rocky Beach saß ein älterer Mann in einem Schaukelstuhl und las Zeitung. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Na, Jungs, wollt ihr den alten Bahnhof besichtigen? Das ist selten geworden in den letzten Jahren. Es gibt nur noch wenige Menschen, die sich für die Zeit interessieren, als hier noch Dampflokomotiven quietschend zum Halten kamen. Und Güter für halb Amerika umgeschlagen wurden. Ja. Das ist ja interessant. Wisst ihr eigentlich, dass hier Tag für Tag weit mehr als 50 Züge vorbeikamen? 50? Wahnsinn! Ja, Rocky Beach war einer der wichtigsten Vorortbahnhöfe von Los Angeles. Aha. Ja, aber das ist lange her. Sagen Sie, Sie müssen Donald Forthland sein, stimmt's? Ja, der bin ich. Woher wisst ihr das? Wir haben Ihren Namen von einem Bekannten erfahren. Ja, ja. Ich bin Bob Andrews und das ist mein Freund Peter Crenshaw. Hallo. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja, aber immer. Möchtet ihr ein Glas Limonade? Ja, das wäre toll. Ja, doch, gerne. Dann lasst uns hineingehen. Hier draußen wird es langsam eh zu heiß. Ja, haben Sie recht. Hübsch haben Sie es hier. Ja, ja, man tut, was man kann. Ne? hier entlang. Ja. Nehmt Platz. Ich bin gleich wieder da. Ja. Mr. Forthland hat es sich hier aber richtig gemütlich gemacht. Ja. Die Bilder im Flur sind wirklich geschmackvoll, findest du nicht? Ja. Naja. Er hat vermutlich mehr Zeit, als ihm lieb ist. Guck mal da an der Wand. Hä? Alte Aktien der Bahngesellschaft. Ja. Die sind aber schön. Waren früher alle Aktien so aufwendig gestaltet? So, da bin ich wieder. Ja. So, und nun fragt mal, was ihr wissen wollt. Ich finde es schön, wenn junge Leute sich noch für die alte Zeit und den alten Bahnhof hier interessieren können. Ja. Ihr schreibt bestimmt einen Aufsatz für die Schule, hä? Stimmt's? Ja. Naja, leider hat unser Besuch nichts mit dem Bahnhof zu tun, Mr. Forthland. Zumindest nicht direkt. Sagen Sie, kannten Sie Ellie Sparrow? Ellie? Ja. Ja, natürlich. Die gute alte Ellie. Sie war früher hier angestellt, drüben in der alten Posthalle. Aha. Sie war die Einzige, die mich noch regelmäßig besuchen kann. Ja, und jetzt lebt sie auch nicht mehr. Wir interessieren uns für den Überfall auf den Postzug vor 12 Jahren. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern? Ja, natürlich. Wie könnte man sowas vergessen? Ich bin seit 33 Jahren Vorsteher auf diesem Bahnhof. Und da vergisst man sowas nicht. Ja. Der Überfall war damals tagelang das Hauptgesprächsthema in Rocky Beach. Die Täter müssen in dem alten Tunnel gewartet haben, bis die Wachmänner allein waren. Und dann ging alles rasend schnell. Bevor jemand von uns mitbekam, was drüben passierte, waren die Gangster schon über alle Berge. Gerissen. Sie erwähnten eben einen Tunnel. Ja, den alten unterirdischen Verbindungstunnel zwischen dem Bahnhof und der Ladehalle. Das klingt ja interessant. Aber wenn ihr wollt, zeige ich euch alles. Ja, gerne. Dann kommt mal mit, ihr zwei. Auf in die Katakomben. Das hört sich ja wirklich spannend an. Hier geht's lang, ja? Ja. Immer mir nach. Okay. Ja. Vorsicht. Hier unten ist aber alles ganz schön baufällig. Ja, ein bisschen vorsichtig müsst ihr schon sein. Ja. Beschränkt sich der Denkmalschutz nur auf die äußeren Anlagen? Leider ja. Die Räume hier unten interessieren niemanden. Die verkommen zunehmend. Dann kommt weiter. Ja. Oh. Führt der Tunnel direkt bis zur alten Posthalle? Ja, genau. Und da vorne ist der Tunnel aber auch schon zu Ende. Mhm. Ah. Wir müssen nur die Treppe hoch und stehen mitten in der Güterkracht. Und da stehen auch noch zwei alte Güterwaggons. Sagen Sie, hat sich hier in den vergangenen 12 Jahren eigentlich irgendwas verändert, Mr. Forthland? Sieht hier alles aus wie gerade eben erst verlassen. Es gibt mehr Spinnennetze. Aber sonst hat sich hier nichts geändert. Gar nichts. Mr. Forthland führte Bob und Peter noch in eine etwas kleinere Halle, die direkt neben der riesigen Güterhalle lag, und zeigte ihnen, wo und wie hier seinerzeit die Lokomotiven repariert wurden. Dann bedankten sich Peter und Bob bei ihm für die interessante und fachkundige Führung und gingen zu ihren Rädern zurück. Los komm, Peter. Fahren wir zum Schrottplatz zurück. Jupiter wird sicher schon unruhig auf unseren Bericht warten. Soll ich raten, was er dazu sagen wird? Fantastisch, Kollegen. Heute Nacht werden wir uns den Bahnhof mal näher anschauen. Ja, ja, ja. Vorsicht, Peter, das rote Auto da! Wo kommt der denn auf einmal her? Meine Güte! Mann, das Radfahren wird auch immer gefährlicher. Jupe! Hi! Da sind wir wieder. Psst. Ja, Inspektor, das wäre wirklich nett. Bringt mich noch um meinen Verstand, Jupiter Jones. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich etwas herausgefunden habe. Vielen Dank, Sir. Na, Jupiter, hast du Inspektor Milton mal wieder genervt? Was heißt hier genervt? Ich habe ihn lediglich um seine Mithilfe gebeten. Ach, ihr wisst doch, wie er ist. Er schimpft zwar über uns, hat uns aber immer geholfen. Ich bin sicher, er ist bereits unterwegs und sucht die Akten über den Postraub raus. Aber nun erzählt mal, was eure Ermittlungen ergeben haben. Ja, gut, also, pass auf.